Zur Unterstützung des Vorschlags der DVJK anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas eine gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel zu veranstalten, gab am 11. Juli der Verein der Koreaner im Osten der USA eine Erklärung ab.